Morgen. Ich hab's gerade noch so geschafft. Das war sauglatt draußen. Morgen. Wahnsinnig spät. Ach was, gekommen. Ist glatt, ja. Ja, ist ein bisschen glatt draußen. Und wie sah es bei euch so aus? Morgen. Morgen, Yvonne. Mann, ist das glatt draußen. Das ist der Hammer, ja, echt. Auch schon festgestellt. Sorry, dass ich zu spät bin, aber... Ach was, ja. Schön, ja, wunderbar. Können wir jetzt anfangen, ja? Punkt 6 Uhr haben wir nämlich. Hier ist 104.6 RTL. Hier ist die Morgencrew heute mit Offi und natürlich auch an diesem Glatteis-Mittwoch mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, fahren Sie bitte ganz, ganz vorsichtig. Am besten, Sie lassen das Ding im Moment in der Garage. Sie können in dieser Stunde wieder was gewinnen mit unserer, mit Ihrer persönlichen Lizenz zum Gewinnen. Achten Sie also auf die James-Bond-Titelmelodie in dieser Stunde. Die Lizenz zum Gewinnen nur bei... Fünf Minuten nach sechs, 604.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offi. Und heute unser Gewinnmittwoch. In dieser Stunde brauchen Sie wieder Ihre persönliche Lizenz zum Gewinnen, wenn Sie die Zahlen 1, 0, 4 oder 6 und 6 in irgendeinem persönlichen Dokument in irgendeiner Reihenfolge haben, dann können Sie eine Reise nach Monte Carlo gewinnen. Achten Sie nur auf die Titelmelodie von James Bond und seien Sie dann der 007. Anrufer. Und weil heute Gewinnmittwoch ist, gibt es eine zweite Chance zwischen 8 und 9. Und wenn Sie ein Fan von Musicals sind, dann wird's für Sie zwischen 7 und 8 besonders spannend. Wir verlosen dann für die große Gala-Premiere von Evita exklusive VIP-Pakete. Und jetzt wird nichts verlost, sondern gesagt, was Sache ist im RTL-Radar und Satellitenwetter mit Yvonne. Die offizielle RTL-Berlin-Temperatur 2 Grad, den ganzen Tag über bedeckt und regnerisch und um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, es ist glatt und bis heute Mittag bleibt das auch so, ich meine richtig glatt, um nicht zu sagen arschglatt, die Höchsttemperatur heute liegt bei 5 Grad. 6 Uhr, 6 Minuten und jetzt ganz genau 6 Sekunden, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Dirk Stiller, ein Service der Minute. Sag mal, Dirk, ist es heute eigentlich glatt draußen? Es ist sowas von glatt. Achtung, Autofahrer, es ist, wie gesagt, glatt auf den Straßen. Bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihr Auto stehen und benutzen Sie die BVG, vor allem die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch die Fußgänger müssen aufpassen, die Bürgersteige sind fast noch rutschiger als die Fahrbahnen. Liebe Hausbesitzer, eine ganz dicke Bitte, streuen Sie die Gehwege vor Ihren Häusern. Eine Bitte? Ja. Wie jetzt? So früh wie möglich, es ist Pflicht, ich weiß es. Aha. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Bei mir hat wieder keiner gestreut. Ab geht's mit Streuwagen oder was weiß ich. Weißt du, was irgendwie blöde ist, wenn du den Tag damit beginnst, erstmal heftig auf die Schnauze zu fallen? Ich meine, ist dir das vielleicht das passiert? Das ist richtig klasse, das baut einen auf. Ja, ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, auf den Dingens zu fallen. Ja, oder und dann noch zu spät zu kommen, ne? Ja, richtig. Da müssen wir was gegen tun, irgendwie mit guter Laune zum Beispiel. Ja. Den Weg in diese starke Gemeinschaft zeigt Ihnen Ihr WWK-Versorgungsfachmann oder Ihre Versorgungsfachfrau. WWK, eine starke Gemeinschaft seit Generationen. WWK. Guten Morgen, wünscht Berlin vor dem Coup. Guten Morgen, good morning to you. 10 Minuten nach 6, 6 Uhr und 10. Wenn in der Seriennummer irgendeines Ihrer persönlichen Dokumente die Zahlen 1, 0, 4 und 6 vorkommen, egal in welcher Reihenfolge, dann haben Sie die Lizenz zum Gewinnen. Das heißt, anrufen, sobald Sie bei uns im Programm die James-Bond-Titelmelodie hören. Der 007. Anrufer gewinnt einen runden Preis, in dieser Woche einen IKEA-Gutschein im Wert von 100 Mark. Und er ist gleichzeitig qualifiziert für die Ziehung des ersten Hauptgewinners. Die findet am Montag, dem 8. Februar, bei der Morgencrew statt. Zu gewinnen gibt es da ein Wochenende in Monte Carlo mit 7.777 Mark Startkapital fürs Casino. Also aufpassen, noch in dieser Stunde läuft die James Bond Titelmelodie. Dann gut zuhören, anrufen und der Siebte sein. Hier sind OMD. 6.13 Uhr, 13 Minuten nach 6, OMD Orchestra Manoeuvres in the Dark mit Maid of Orleans. Und hier ist Eric Clapton in der Unplugged-Version von Layla. RTL 17 Minuten nach 6, 6 Uhr und 17 in 3 Minuten bei uns, Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter und Verkehrssupport. Vorher Eastside Beat, haben wieder zugeschlagen und haben sich eines Klassikers angenommen von den Simple Minds, Alive and Kicking. You. 6.21 Uhr, 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt. Berlin, Berlin hat einen neuen Sender. Berlin, Berlin, dreht RTL voll auf. Berlin, Berlin, im Osten und im Westen. Berlin, Berlin, bringt euch galaktisch drauf. Hey, hey, hey, hier ist die Morgencrew um 6.30 Uhr, genau 6:30. Alexa Georg Nachrichten, Yvonne Malak, Aradar und Satellitenwetter, Dirk Stiller, Verkehrsreport. Daniela Hagemann, Redaktion, Kenny Mabel, Produktionsassistenz, Rüdiger Kregler, Produktion, Sonny Rocket, Gag Songs, Felix Konrad und Christian Eseler, Sound und Technik. Um 6.34 Uhr das Wetter gerührt und nicht geschüttelt. Mit der offiziellen RTL Berlin-Temperatur 2 Grad. Den ganzen Tag über bedeckt und regnerisch in Berlin. Und um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, es ist glatt. Und bis heute Mittag bleibt das auch so. Grund, der Boden ist trotz der Plusgrade noch gefroren. Und so verwandelt sich der Regen, sobald er drauf fällt, sofort in Glatteis. Das bleibt, wie gesagt, bis zum Mittag so. Die Höchsttemperatur heute 5 Grad. 6.35 Uhr, der 104.6 RTL-Verkehrsreport mit Dirk Stiller, 1-Service. Der Milo, sag mal, Dirk, ist es heute eigentlich glatt? Ja, ich will es auch nochmal ganz deutlich sagen. Achtung, Autofahrer, es ist sehr glatt auf den Straßen. Bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihr Auto stehen und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, besonders die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch die Fußgänger müssen aufpassen. Die Bürgersteige sind fast noch rutschiger als die Fahrbahnen. Eine Bitte an die Hausbesitzer, streuen Sie die Gehwege vor Ihren Häusern. Ja, hat er jetzt wirklich schön und deutlich nochmal gesagt, muss ich auch sagen. Es ist glatt. Korrekt, wir hörten die James-Bond-Melodie. Das bedeutet, viele Hörer sind am Telefon um 6.36 Uhr, 6 Minuten nach 6:30. 104.6 RTL, hallo. Ja, schon guten Morgen, der Andreas hier. Stimme, Andreas, die Nummer 1. Wie bitte? Du bist die Nummer 1. Ja, schade. Tschüss. Tschüss. 104.6 RTL, hier ist auch viel guten Morgen. Hallo, ich bin wohl die Nummer 2. Das ist korrekt. Ja, sie kann zählen. Tschüss. 104.6 RTL, einen schönen guten Morgen, der Nummer 3. Danke. Tschüss. 104.6 RTL, hier ist auch viel guten Morgen. Ja, guten Morgen, ich bin's auch nicht, danke. Tschüss. Tschüss. Das war die Nummer 4, hier ist die Nummer 5. Guten Morgen. Hallo. Nochmal probieren, ne? Okay. Tschüss. Und jetzt wird sich jemand ärgern. Wen sollen wir uns denn ärgern lassen? Leitung 1, 2, 3, 4, 5, Leitung 9. 104.6 RTL, hallo? Hallo, Frankie. Du bist die Nummer 6. Toll. Ja? Alles klar. Mach's gut. Tschüss. 104.6 RTL, hier ist Offi. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin der Klaus. Du bist der Klaus. Hast du zugehört, Klaus? Ja, klar. Dann weißt du, du bist Nummer 7 schon mal. Ah, oh, das ist toll. Also, das hast du. Hey! Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, der Applaus kommt nicht zu früh. In welchem Dokument hast du denn deine Lizenz zum Gewinnen? In meiner Unterlagen vom Unterhaltsgeld, meiner Stammnummer. Okay. Das ist schön. Wahnsinn, wa? Das ist klasse, Klaus. Ja, Wahnsinn, wa? Ich bin gerade auf dem Weg, wollte gerade los und ja. So. Und dachte mir, Mann, da hörst du doch die Melodie. Und ran ans Telefon und gewählt wie ein Verrückter. Und zack, also erst einmal, dass ich durchgekommen bin, überhaupt. Ich höre schon, ach so, seit so lange wie euer Programm schon existiert, das höre ich eigentlich schon RTL. Das freut mich, Klaus, dass mal so ein Stammhörer hier richtig bei uns durchkommt und Wahnsinn. Richtig abzockt. Das heißt, du hast 100 Mark IKEA-Gutschein gewonnen. Ah, ja. Oh, toll, toll, das weißt toll. Du kannst also irgendwo bei den Elchen einkaufen gehen. Ja. Und du kannst du hast die große Chance, am 8. Februar den ersten Rundenpreis zu gewinnen. Und du weißt, es geht um ein Wochenende in Monte Carlo. Ja. Und um 7.777 Mark Startkapital für das Spielcasino, die du dann auf die Zahlen 1, 0, 4 und 6 setzen darfst. Hoffentlich ist mir das Glück heute, wa? Kann ich ja nur hoffen. Klaus, ich drück dir alle Daumen. Ja. Wünsche dir alles Gute. Hör gut zu am 8. Februar und bleib jetzt bitte am Telefon, damit wir deine Adresse notieren können. Ja, alles Klaus, klar. Sag mir noch, welcher Sender gibt dir die Lizenz zum Gewinnen? 104.6 RTL. Der Komponist. Das 60-Sekunden-Horoskop. Um 6.38 Uhr. Widder, Ihre Aktivität steckt andere an. Behalten Sie diese Hochstimmung. Stier, man will Ihnen keine Informationen geben. Lassen Sie sich nicht abspeisen. Zwillinge, Ihre Aufgaben sind zu schaffen. Gehen Sie positiv an Arbeiten heran. Krebs, Stress kommt auf Sie zu. Treiben Sie Sport und halten Sie sich fit. Löwe, die kosmischen Voraussetzungen sind ideal. Planen Sie langfristig. Jungfrau, es gibt nichts umsonst. Spekulieren Sie nicht zu leichtsinnig. Waage, fortschrittliches Denken bringt Erfolg. Wagen Sie ein Experiment. Skorpion, ein verlockendes Angebot winkt. Lassen Sie sich nicht blenden. Schütze, Ihre eigene Initiative. Wir trägt Früchte, ruhen Sie sich jetzt nicht aus. Steinbock, Ihre Vorschläge sind aussichtsreich. Geben Sie sich einen Ruck. Wassermann, Sie können einen dicken Fang machen, halten Sie eine Verabredung ein. Fische, jetzt heißt es schnell reagieren, zögern Sie nicht lange. Und unser 13. Sternzeichen heute, Heiliger König. Ihre Sterne stehen günstig. Sie sollten nur mal aufhören, immer diesem einen hinterher zu laufen. Am Abend wird es gesellig. Sie treffen zwei prima Kumpels und planen eine schöne Reise in den Süden. Wach auf am Morgen, nicht Berlins Morgencrew, komm in die Gänge, hör zu. Wach auf am Morgen, mit der Morgencrew auf RTL. 6.40 Uhr, 20 vor 7. Hier ist die Morgencrew mit Auf wie ein. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Klaus. Er hat sich qualifiziert für die Endrunde und gewinnt nochmal einen Einkaufsgutschein von IKEA. Die nächste Spielrunde zur Lizenz zu gewinnen gibt es übrigens zwischen 8 und 9 bei der Morgencrew. Also achten Sie auf die James Bond Melodie, okay? Hier sind Genesis. Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter, just believe in me. Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus. RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offi um 6.44 Uhr, 16 Minuten vor 7. Wir bringen das eins der erfolgreichsten Musicals der Welt nach Berlin. 8 Jahre ausverkauft, in London über 4.000 Vorstellungen auf dem Broadway. Vom 7. bis zum 14. Januar im Metropol-Theater Evita. Heute Abend ist Gala-Premiere und in der nächsten Stunde können Sie Eintrittskarten für diese große Gala-Premiere von Evita gewinnen. Und noch mehr Überraschungen. Careless Whisper. 6.49 Uhr. 104. We never knew it. Could be better, it should be better. 7 Uhr und 1 Minute, 104.6 RTL am Mittwochmorgen. Hier ist die Morgencrew mit Offi. Für alle die, die jetzt gerade erst vielleicht aus dem Bett kommen, aufgepasst. Es ist wahnsinnig glatt draußen, es ist allglatt. Seien Sie bitte vorsichtig und zwar dann schon, wenn Sie aus der Haustür rausgehen. Die Bürgersteige sind nämlich auch zum Teil nicht gestreut. Wir präsentieren Ihnen bei dieser Glätte natürlich auch die größten Hits der 70er, 80er und 90er frei Haus, direkt aus dem Kudamm Carré. Außerdem verschenken wir in dieser Stunde Eintrittskarten für die große Gala-Premiere von Evita. RTL, hier ist die Morgenshow mit Hoffi um 7:07. Vorsicht, es ist glatt! Aua. Tja, schade, Rüdi. Ja, schön. Aber er hat recht. Es ist allglatt draußen. Aua. Es könnte sein, dass wir heute Abend etwas ganz Besonderes vorhaben, ohne davon zu wissen. Aha. Nämlich einen Besuch bei der Gala-Premiere von Evita mit anschließendem Besuch der Premierenfeier. Das alles im Metropoltheater, präsentiert von 104.6 RTL. Und wie das kommt? Na ganz einfach. Wir haben hier nämlich 3 VIP-Tickets, VIP-Pakete für dieses Ereignis mit 2 Karten für Evita und die anschließende Premierenfeier sowie je einer Flasche Champagner. Das alles können Sie jetzt gewinnen. Und die wollen wir Ihnen, wie gesagt, schenken. Allerdings nur, wenn Sie uns etwas vorsingen. Und zwar den bekanntesten Song aus Evita, Don't Cry For Me, Argentina. Einen anderen kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, weil du einfach doof bist, war. Ich werde morgen schlauer sein. Eben, Turbanause. Ja, Dirk, du sagst mal die 3 anderen bekannten Songs aus Evita, bitte. Sag ich dir gleich. Ja. Also jetzt, Peron ans Telefon. 884-84-84 bei uns anrufen und Don't Cry For Me Argentina vorsingen. Hier ist das gesungene Wetter von Yvonne. Nee, lieber nicht. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 2 Grad, den ganzen Tag über bedeckt und regnerisch. Und um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, es ist glatt. Draußen. Und bis heute Mittag bleibt das auch so. Grund, der Boden ist trotz der Plusgrade noch gefroren und so verwandelt sich der Regen, sobald er drauf fällt, sofort in Glatteis. Die Höchsttemperatur heute 5 Grad. 7:08, 104.6, RTL, der Verkehrsreport mit Dirk Stiller, ein Service der Menol. Ist eigentlich glatt draußen, Dirk? Ja, es ist glatt auf den Straßen. Bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihr Auto stehen und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, besonders die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch die Fußgänger müssen aufpassen. Die Bürgersteige sind teilweise noch rutschiger als die Fahrbahnen. Noch eine Bitte an die Hausbesitzer. Wer den Gehweg vor seinem Haus noch nicht gestreut hat, sollte das jetzt möglichst schnell erledigen. Allerdings. Das mit der U-Bahn ist so sicher, weil die haben gestern Abend schon die Schienen gestreut. 7:09. Eigentlich sind wir ganz schön nett, ne? Ja. Oder wer sonst verschenkt das Beste, was er hat? Wir verschenken Ihnen sogar das Allerbeste. 3 VIP-Packages für die Gala-Premiere von Evita. Je 2 Eintrittskarten mit anschließender Premierenfeier und einer Flasche Champagner. Also, so nett sind wir auch nicht, denn wieder nicht ganz so nett, sagen wir mal so. Sie müssen schon etwas tun, um diesen Preis zu gewinnen, und zwar singen. Aber so richtig mit Leidenschaft und Inbrunst. Mit Schmackes. Mit Schmackes. Mit Schmackes. Genau. Sing mal Evita mit Schmackes. Mach mal, Rüdi. Don't cry for me, Argentina, the truth is tied. Ne, habe ich jetzt gewonnen? Nein, das vergiss heißt Argentina. Ja. Außerdem. Ja, Gottes gut. Willen, Gott. Ich hoffe, Sie können das besser. Hier ist 104.6 RTL Offi. Guten Morgen. Ja, hallo Offi. Guten Morgen. Guten Morgen. Du möchtest singen? Ja, Wer bist du denn? Silvia. Gut, Silvia. Na los. Na gut. Don't cry for me, Argentina. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Hey! Wunderbar, Silvia. Du wirst es heute Abend live erleben, wie das richtig gesungen klingt, obwohl du warst nah dran mit deinen Tönen, ne? Ja, so ähnlich. Also 2 Karten für dich heute Abend. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Danke. Und bleib am Telefon, ja? Alles klar. Okay, tschüss, Silvia. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew. Hallo. Da ist ein Feigling. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew mit Offi. Hi. Ja, guten Morgen. Hier ist der Karl-Heinz. Also Karl-Heinz, Tenorstimme. Ja. Hopp. Don't cry for me, Argentina. Da, da, da, da, da, da, da. Wir sind ja nach. Bitte? Na. Besonders beeindruckend tut mich immer die Textsicherheit. Ja, das mit den Texten ist so eine Sache. Ja, dann erfind doch einen so. Nee, ich kann den sogar sagen. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Also die Wahrheit ist, ich hab dich nicht... Ja, Kinder, ich bin nun mal hier der kulturelle Wahnsinn in der Sendung, ja? Sauberen Englisch. Deshalb bin ich hier. Ja. Jetzt kriegst du eins auf die Lady Fortescue auf dem Weg nach Never Ever Thought. Du bleibst bitte am Telefon, du hast nämlich auch 2 Karten gewonnen. Ah, wunderbar. Ja? Alles klar, bleib dran, nicht auflegen. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew, hallo. Ja, hier ist der Wolfgang, schon guten Morgen. Guten Morgen, Wolfgang. Jetzt wollt ihr was von mir hören, ja? Aber wie? Das wollen wir, Wolfgang. Na gut, dann will ich es mal versuchen. Bitte sehr. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Nein, ganz d'accord, Wahnsinn. Das war schon fast ein Tag so wunderschön wie heute, wenn wir noch ein bisschen weitermachen. Wolfgang, herzlichen Glückwunsch. Auch dir viel Vergnügen heute Abend bei Evita im Metropoltheater. 2 Karten für dich. Und auf die Premierenfeier geht's anschließend auch noch. Und eine Flasche Champagner ist auch noch dabei. Ganz klasse. Ja? Mit euch. Also, bleib dran, Wolfgang. Okay. Und mach's gut, ja? Ciao. So, das wär's ja eigentlich jetzt gewesen, ne? Aber was? Wir haben ja noch was im Sack. Also nun. Wie, wo, wer? Ja, du hast nichts im Sack. Das geht ja nicht. Aber am Samstag. Ja. Am Samstag geht es nämlich nochmal runter. Da machen wir nämlich das Evita, den Evita-Samstag. Da gibt es nämlich nochmal Wahnsinns-Eintrittskarten. Also auch am Samstag zuhören, von morgens um 6 bis 18 Uhr Evita-Wochenende. Was bei der Krekler alles weiß, RTL. Ist ja der Hammer. Ja, der Krekler, habe ich doch schon mal gesagt, Yvonne, ne? Hör auf den Krekler und du hast gewonnen. Der Krekler hat einen guten Draht zum Chef. Das merkt man. Der Krekler ist der Chef. Ihr wisst es bloß noch nicht. Da hat sich irgendwas geändert und es ist uns nicht aufgefallen. Es ist 7:13. Rüdiger, ich putze jetzt gleich mal die Schuhe. Der ungewöhnlich günstige Einkauf. Kaiserdamm 113. Das mach ich mit meiner Sau auch. Da liebe ich Bier. Thilo Stör. Fernsehen, Hi-Fi, Video, Elektro. Kaiserdamm 113. Liebling, haben wir im Lotto gewonnen? Hm? Warum? Na, ich sehe gerade den Preis auf dem Ariel Flüssig. Schatz, das ist das neue Ariel Ultraflüssig. Ultraflüssig? Und wieso kostet das mehr als vorher? Weil es 50% mehr Waschkraft für 50% mehr Waschladungen hat. Schon deshalb ist es sein Geld wert. Das kann ich ja nicht wissen. Neu Ariel Ultraflüssig. 50% mehr Waschkraft, 50% mehr Waschladungen. Machen Sie auf mit Berlins Morgencrew auf RTL. 15 Minuten nach 7, 7 Uhr und 15. Also heute Abend im Metropoltheater Gala-Premiere von Evita. Von morgen bis zum kommenden Donnerstag laufen dann die regulären Vorstellungen in Berlin. Evita, eins der berühmtesten Musicals der Welt im Metropoltheater. RTL, hier ist die Morgencrew mit Offi um 7.35 Uhr, 5 Minuten nach halb 8. Und wir haben uns gedacht, weil es doch draußen, was ist es draußen nochmal? Ach ja, richtig, genau. Glatt. Da es so glatt ist draußen, da sicherlich verdammt viele Leute heute Morgen zu spät zur Arbeit kommen werden, weil die Busse auch unregelmäßig fahren. Und ich glaube, nur verlässlich sind die U-Bahnen, oder Dirk? Ja, ja, so sagen. Und die BVG erwartet 500.000 Fahrgäste mehr als an gewöhnlichen Werktagen. Das heißt, es wird bestimmt ein totales Zu-spät-Kommen-Chaos heute geben in Berlin. Genau, und deshalb unsere Idee, rufen Sie jetzt bei uns an und sagen Sie über unseren Sender, über 104.6 RTL, Ihrem Chef, dass Sie heute zu spät kommen. Aber wehe, da mogelt einer. Wehe, wehe, wir kriegen das raus und dann gibt's Haue vom Chef und von uns. Genau, zack. Also rufen Sie an, 8848 84 84, wenn Sie Ihrem Chef schon mal sagen möchten, dass Sie es nicht packen heute, weil logischerweise draußen Glatteis ist und weil Sie im Moment den Eispickel nicht finden können und ansonsten nur Schuhe mit Ledersohlen haben oder was weiß ich, was Sie sich da einfallen lassen. 8 84 84 84. Und hier gibt's die aktuellen Wetterinformationen von Yvonne. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 2 Grad, den ganzen Tag über bedeckt und regnerisch. Und um es nochmal zu sagen, es ist glatt. Und das bleibt so, und zwar bis heute Mittag, auch wenn es ein bisschen über 0 Grad hat. Denn der Boden ist trotz der Flussgrade noch gefroren und so verwandelt sich der Regen, sobald er drauf fällt, sofort in Glatteis. Die Höchsttemperatur heute übrigens 5 Grad. 7.36 Uhr, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Dirk, Stadtgebiet Stiller, ein Service der Minute. Dirk, ist es heute eigentlich glatt draußen? Es ist glatt, ich will es auch nochmal sagen. Achtung Autofahrer, bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihr Auto stehen und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, besonders die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch die Fußgänger müssen aufpassen. Die Bürgersteige sind teilweise noch rutschiger als die Fahrbahnen. Noch eine Bitte an die Hausbesitzer. Wer den Gehweg vor seinem Haus noch nicht gestreut hat, sollte das bitte möglichst schnell erledigen. So, also wer möchte seinem Chef sagen, dass er heute zu spät kommt? 104.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Ich wollte heute Bescheid sagen, dass ich heute etwas später komme, mein Chef, den Herrn Becker, ja? Ja, wo arbeitest du denn? Ich arbeite in Charlottenburg. Aha, okay. Und die Firma willst du nicht nennen? Doch, die Firma kann ich nennen, das ist Becker-Lehmann. Okay, also der Herr Becker von Becker-Lehmann soll nicht sauer sein, du kommst heute ein bisschen später, ja? Ich bedanke mich, ja? Tschüss. Tschüssi, tschüss. 104.6 hat er, hier ist die Morgencrew, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte meinen Mitarbeitern sagen, dass ich heute zu spät komme. Ja, schön. Sehr gut. Ich hoffe, es ist angekommen, ja? Ja, hoffentlich. Also, fahr schön vorsichtig, wenn du unterwegs bist. Danke, tschüss. Tschüss. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew. Ja, hallihallo. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich auf einer verregneten, aber Autobahn vom Wedding nach Bugo fahre, wie jede Nacht. Ich habe gerade Feierabend. Ja. Und das war das Nachtprogramm von TD1. Flagranti, die Stimme der Nacht. Bitte? Sonst ist aber alles... Sonst ist alles wunderbar. Also dann fahr schön vorsichtig und lass dich... Und tschüss. Und lass dich nicht bei Flagranti erwischen. 104.6 RTL. Guten Morgen. 104.6 RTL, guten Morgen. Ja, morgen Offi, hier ist der Manfred. Morgen Manfred. Ja, jetzt schaffst du es, ja, meine Chefin hat angerufen, sie kommt bei mir in Dienst. Wie ja. Jetzt? Und du bist schon im Dienst oder fährst du noch? Nee, ich bin auf dem Weg in den Dienst. Dann ja, ich arbeite im Kindergarten. Dann mach das schön vorsichtig. Ja, die Leute sollen wissen, ich komme. Alles klar, ja, okay. Ne? Grüß die Kinder, ciao. Ja. 104.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ja? Was gibt's? Mein Chef. Ich bin auf dem Bau und mein Chef freut sich, wenn ich zu spät komme. Der freut sich nicht? Doch, der freut sich. Warum? Weil wir Termine drungen, mit dem Bau fertig sein müssen. Okay, alles klar, ich wünsche dir alles Gute. Ich verstehe es zwar nicht, aber ist auch recht. Aber schön vorsichtig zur Arbeit. Also, Chef, Achtung, Mitarbeiter kommt später, freuen. Und hier ist der Morgen. Hallo? Hallo, hier ist der Lothar. Ja, morgen Lothar. Ich bin an und für sich nicht zu spät, aber ich wollte meinem Chef an und für sich sagen, er kann sich Zeit lassen, ich bin schon da. Sehr schön. Wo arbeitest du, Lothar? In Prenzlauer Berg. Okay, also, vielleicht hat es sein Chef jetzt gehört, dann wird er sich ein bisschen beeilen jetzt, okay? Alles klar, tschüss. Tschüss, Lothar. Ciao. So, also. Hey, hallo, haben Sie den Herrn Maple hier irgendwo gesehen? Den Herrn, nee, der ist nicht hier, Herr Schubinski, morgen. Der wollte heute schon um 6 Uhr hier sein, wegen der Statistik. Dankeschön, seien Sie doch mal froh, dass der Olle Maple nicht da ist. Könntest du wenigstens mal die Sau rauslassen? Nee. Da muss ich ja Statistik alleine machen. Oh, ist das Gott, süß. Ja. Er macht sich Sorgen um seinen Chef. Mein Herr, der wollte um 6 Uhr hier sein, Herr Stiller. Und jetzt ist schon 7.39 Uhr und 40 Sekunden. Ja, vielleicht hängt er irgendwo fest. Ich meine, ist ja sauglatt draußen, Herr Schubinski. Machen Sie mal keine Gedanken. Meinen Sie wirklich? Wie sind Sie denn eigentlich zur Arbeit gekommen, Herr Schubinski? Ich? Ja? Mit Schlittschuhen. Total abgefahren. Ich bin über die Lietzenburger Straße wie ein Wilder. Mit Schlittschuhen? Klar, habe ich im Fernsehen gesehen. Die Kathi Witt will doch jetzt wieder mitmischen im Eiskunstlauf. Und dann habe ich heute gehört, dass wir Glatteis haben. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch Heinz, habe ich mir gedacht, ne, hol doch deine alten Schlittschuhe raus und leg doch mal wieder einen heißen Feger hin. Alles klar. Was meinen Sie? Ich habe da meinen vierfachen Schrobi hingelegt. Wow, da ist der dreifache Rittbürger Kleinvieh gegen. Ja gut, ich weiß, Kleinvieh macht auch Mist. Jedenfalls wäre ich ja auf der Bismarckstraße beinahe hingebrettert. Aber was ein alter Einskunsthase ist, der verträgt auch schon mal einen kleinen Ausrutscher. Ah, da sind Sie ja, Herr Schrobinski. Morgen. Morgen allerseits. Ich hatte ein kleines Problem. Das ist sauglatt draußen. Die ganze Straße ist total vereist. Ach was. Und was passiert ausgerechnet mir? Ein Autounfall. Oh. Und alles nur wegen so einem dämlichen Eiskunstläufer auf der Bismarckstraße. Oh. Herr Schubinski, ich würde fliehen an Ihrer Stelle. Mal schnell. Denken wieder. Ein kleiner Mann ruft laut, Hilau. Was will er uns wohl sagen? Er steht seit Stunden hier im Stau und will sich wohl beklagen. McBacon, der heiße Doppelcheeseburger mit knusprigem Speck. Jetzt wieder bei McDonald's. McDonald's ist einfach gut. Find dich raus aus dem Bett mit Berlins Morgencrew. 7.42 Uhr, 18 Minuten vor 8. Gewinnmittwoch bei der Morgencrew. Zwei Gewinnchancen gab's schon in den letzten anderthalb Stunden. Und weil aller gute Dinge ja bekanntlich drei sind, gibt's noch eine dritte Chance. Und zwar in der Stunde zwischen 8 und 9 spielen wir wieder die James-Bond-Titelmelodie. Für alle, die die Lizenz zum Gewinnen haben, ist das die nächste Möglichkeit, einen 100-Mark-Einkaufsgutschein von Ikea abzusahnen und sich für ein Wochenende in Monte Carlo mit 7.777 Mark Startkapital für die Spielbank zu qualifizieren. Also gut zuhören und anrufen, wenn bei uns die James-Bond-Titelmelodie läuft. Das hier sind Guns N' Roses. Nothing lasts forever, and we both know hearts can change. 7.47 Uhr. Aufwachen, aufdrehen, aufstehen. 104.6 RTL am Morgen. Nothing so loud. Hearing when we lie. Truth is not kind. And you said neither am I. And the air outside so soft. All I want is to feel this way, to be this Thing um 1 Minute vor 8, 7.59, 104.6. RTL, hier ist die Morgencrew mit Offi, mit dem sicherlich glattesten Mittwoch dieses Jahres mittlerweile. Ist auch keine große Kunst, das Jahr ist noch relativ jung, aber fahren Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sein sollten. Es ist immer noch aalglatt draußen. Die größten Hits der 70er, 80er und 90er gibt's dazu von uns aus dem Kudamm Carré. Außerdem werden wir in dieser Stunde wieder die Lizenz zum Gewinnen wichtig machen, denn noch vor 9 ertönt die James Bond Titelmelodie bei uns im Programm, und wenn Sie die Lizenz zum Gewinnen haben, also irgendwo die Zahlen 1, 0, 4 und 6 in Ihren persönlichen Unterlagen, dann anrufen, der siebte Anrufer gewinnt. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Und 4 Minuten nach 804.6 RTL. In Bayern ist bekanntlich einiges anders als in Berlin. Heute zum Beispiel die Tatsache, dass die Bayern Feiertag haben. Die Heiligen Drei Könige. Wie war das damals eigentlich wirklich mit Kaspar, Melchior und Balthasar? Und vor allen Dingen, warum waren es genau drei? Also wie es war, weiß ich, es war sillig arschglatt. Naja. Damals so kurz vor Bethlehem sind die, alle ausgerutscht. Ja, weil es so schön glatt war draußen, ja. Also wie war das wirklich und warum sind es drei? Weiß das einer von euch? Noch nicht, aber ihr werdet es erfahren in einer halben Stunde, genauso wie unsere Hörer. Hier ist erstmal das Wetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur immer noch 2 Grad, den ganzen Tag über bedeckt und regnerisch. Und ich sag's nochmal, ich habe es schon 20 Mal gesagt, aber es ist glatt. Nein! Ja, weil nämlich der Boden trotz der Plusgrade noch gefroren ist und sich der Regen, sobald er drauf fällt, sofort in Glatteis verwandelt. Die Höchsttemperatur heute 5 Grad. 8 Uhr, 5,5 Minuten, 104.6 RTL, der Verkehrsreport mit Dirk Stadtgebiet Stiller, ein Service der Minol. Dirk, ist es heute eigentlich glatt? Ich sag's auch zum 20. Mal, es ist glatt auf den Straßen. Bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihr Auto stehen und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, besonders die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch die Fußgänger müssen aufpassen, die Bürgersteige sind teilweise noch rutschiger als die Fahrbahnen. Noch eine Bitte an die Hausbesitzer. Wer den Gehweg vor seinem Haus noch nicht gestreut hat, sollte das möglichst schnell erledigen. Bond, guten Morgen. Guten Morgen. Wer ist denn dran? Ja, hier ist die Silke aus Marzahn. Silke aus Marzahn? Ist das. Ja. Du bist die Erste. Oh, Silke. Schade. Tschüss. Tschüss. 104.6 RTL, hier ist die Morgencrew. Hallo. Hallo, das war Nummer 2, den zählen wir auch. 104.6 RTL, Nummer 3 zählen wir auch. 104.6 RTL, hier ist Offi, hallo. Ja, ich bin Nummer 3. Nee, du bist die Nummer 4. Jetzt bring mich nicht durcheinander hier. Okay. Alles klar, was gut. Schönen Tag noch. Bis tschüss. 104.6 RTL, das ist die Nummer 5. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist die Ilke. Ja, du bist Nummer 5, Ilke. Oh, schade. Na, nochmal probieren. Tschüss. Tschüss. 104.6 RTL, guten Morgen. Hallo, ja, hier ist der Peter Hutzel. Ja, Peter Hutzel, du hast jetzt gemerkt, dass das ein ärgerlicher Anruf für dich ist, ne? Ja, habe ich schon gemerkt. Einer zu früh, die Nummer 6. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag und fahr vorsichtig, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ja? Bin ich gerade, ja, schönen Dank, tschüss. Tschüss. 104.6 RTL, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist der Detlef. Morgen Detlef, hier ist Offi. Wie geht's dir? Na, mir geht's gut und ich freue mich, dass ich die Nummer 7 bin. Ja, richtig, hast zugehört, Detlef. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Nummer 7. Na, prima. Detlef, wo hast du denn deine Lizenz zum Gewinnen? Ja, jetzt lach nicht. Ich bin am 14.06.60 geboren. Also im Personalausweis? Im Personalausweis steht drin 14.06.60. Das ist natürlich eine Power-Lizenz zum Gewinnen. Ja, finde ich auch. Ja, die hat einen extra Bonus verdient. Detlef, dann bring deinen Personalausweis mit, wenn du zu uns kommst. Ja, wann muss ich das machen? Ja, das besprechen wir gleich alles. Dann gucken wir da rein. Und du weißt, was du gewonnen hast. Erstmal ein Gutschein von Ikea im Wert von 100 Mark. Na, prima. Und wenn du Glück hast, vielleicht am 8. Februar eine Reise nach Monte Carlo mit 7.777 Mark Startkapital, die du dann auf dein Geburtsdatum setzen darfst in der Spielbank. Na, ne? Besser wert. In dem Fall. Detlef, ich wünsche dir alles Gute. Sag mir, welcher Sender gibt dir die Lizenz zum Gewinnen? Naja, euer Sender 104.6 RTL, ist doch klar. Bleib am Telefon, Detlef. Okay, danke. Tschüss. Und was heute in der Stadt los ist, erfahren wir gleich in den Veranstaltungstipps. Vorher das hier. Um 8:09. Rockig geht's heute im Franz-Club zu The Task. Spielen dort heute im Rahmen des Berlin Rock Music Meeting um 22 Uhr im Franz-Club in der Schönhauser Allee. Der Eintritt ist frei. Und Rock'n'Roll gibt's im Joe am Wedding in der Ammeruner Straße. Dort steigt um 21 Uhr die Stimmung. Dann spielt dort die Band Graceland. Was Winter bedeutet, wissen wir alle spätestens seit ein paar Tagen. Heute... Na, ich wollte, das bedeutet heute ist Winter. Es nicht nur glatt, sondern es gibt auch noch einen Vortrag zu diesem Thema. Er heißt Winter in Berlin. Wie die Berliner um die Jahrhundertwende die kalte Jahreszeit verbrachten, ist der Titel heute 18 Uhr im Märkischen Museum am Kölnischen Park. Ja, also das ist was für ein Kopf, ne, der Tipp. Das, was ich jetzt habe, ist was für ein Bauch. Nämlich den anderen Jahresrückblick mit bunten, ernsten und amüsanten Themen gibt es heute Abend eine Stunde lang. Du brauchst mir nicht so anzugucken, man lacht mit dem Bauch, weil es soll komisch werden. Mit Günter Jauch und Studiogast Thomas Gottschalk. 22.05 Uhr auf RTL Television. Wer hat denn schon mal mit dem Bauch gelacht von euch? Na, ich hab. Ja, Rüdiger lacht immer mit dem Bauch, weil wenn er lacht, bewegt sich der ganze Körper, dann zwangsläufig auch der Bauch. Das ist doch ganz normal. Wie nett. Sprichst du noch mit ihr? Rüdi, hallo. Hallo. Rüdi Lein, du schönste aller Morgenschuhmänner. Es ist 8:11. 8:11 und Rüdiger lacht mit dem Bauch. Wir sind R.E.M. und Dry. Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Hey, kids, nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Viertel nach 8, 8 Uhr und 15, 104.6 RTL, die Morgencrow mit auf. Wie gerade ist Carsten reingekommen. Morgen. Morgen. Morgen. Aktueller Straßenzustandsbericht. Wie also ich kam aus der Haustür und machte. So ist es. Ah, fein. Aber du bist hier, das freut uns. Also bei dir der nächste Musikmarathon gesichert. Die größten Hits der 70er, 80er, 90er von 9 bis 12 mit Carsten Klaue. Und wann gibt's bei dir die James-Bond-Melodie? Genau in der Stunde zwischen 10 und 11. Da gibt es sie wieder, die Lizenz zum Gewinnen. Bla. Also gut aufpassen. Wenn sie läuft, direkt beim Carsten anrufen. 884 84 84. Until the 12th of May. 18 Minuten nach 804.6 RTL. Hier ist die Morgencrew mit Offi und Tracy Chapman. Baby, can I hold you? Gleich bei uns, Berlin, Deutschland und Weltnachrichten. Natürlich auch Wetter und Verkehrsreport. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. Uhr 21, 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und... Nimm Radio an, RTL, das fehlt dir, Mann. Harry, Harry, Harry, hallo, Mister. RTL, grüßt Harry Krishna. Hallo, Mister, ihr Hörer, schließt euch an. Uhr 30, ganz genau, 8:30, hier klingelt das Telefon, 104.6 RTL, hier ist Offi, guten Morgen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Una, hallo. Guten Morgen, wie war der Name? Una. Una? Ja. Nicht Due? Nein. Una, okay. Una, Una, was gibt's denn? Ja, also, wir haben folgendes Problem, und zwar, unsere Zahnarztpraxis ist in Nöten. Aha. Wir haben eine Unterbesetzung drin, ja, das heißt, so viele Krankheitsfälle und wir suchen dringend auf diesem Wege eine Helferin. Die anderen Wege dauern uns alles zu lange und wir brauchen am besten schon heute eine Helferin, die uns aushelfen würde. Nee, das können wir nicht machen. Nee, welche Praxis ist das? Das ist eine Praxis in Spandau. Ja, wie heißt sie denn? Die heißt Praxis Pochhammer. Nee, also gerade für die Praxis Pochhammer können wir das nicht machen, ehrlich nicht. In welcher Straße seid ihr denn? Wir sind in der Karl-Schurz-Straße. Also für die Praxis Pochhammer in der Karl-Schurz-Straße in Spandau können wir wirklich keine Zahnarzthelferin suchen. Das können wir ja nicht machen. Das auch nicht für die Telefonnummer? Nein, auch nicht über die Telefonnummer. Nein, Telefonnummer 333 1035. Ja, stell dir mal vor, wenn wir die durchgeben würden. Das wäre eine Katastrophe, wenn die ganzen Leute ja bei euch anrufen. Das wäre wunderbar. Ich meine, endlich mal ein bisschen Spaß. Nein, also wir sind wirklich ein ganz tolles, junges Team und es wäre unheimlich toll, wenn sich da eine Helferin melden würde. Was hört ihr denn für einen Sender in der Praxis? Na, welchen wohl? 104.6 ist doch klar. Ah, dann wäre ich schon fast wieder schwach. Okay, dann wollen wir mal gucken. Nee, ich glaube, wir können das nicht machen. Es ist 8.32 Uhr und hier ist Cameo. Und Word Up! Das ist Rüdio. Rüdio mit Word Up. Ja, das wird der neue Hit. Warum jaulst du eigentlich so, Rüdiger? Ja, bist du gerade ausgerutscht und hingefallen und hast Schmerzen. Au ja. Rüdiger unplugged, ohne Stecker heute. Und es ist ja schon sein Leben lang, aber das weiß keiner. 8.36 Uhr, 6 Minuten nach 8:30. Jetzt will er mit irgendwas laufen. Das wird der Hit. Es gibt den Berlin-Marathon und den New York-Marathon. Stimmt doch, oder? Ja, ja. Gibt es. Yes. Und dann gibt es noch den Musikmarathon. Dabei sind nicht nur die besten Läufer einer Stadt am Start, sondern auch die größten Hits der 70er, 80er und 90er. Der Startschuss für diesen oder den nächsten Musikmarathon fällt mehrmals täglich bei 104.6 RTL. Das nächste Mal um 9, Startkommando Klo liegt dann bei Carsten und irgendwo unter all den CDs hat er einen ziemlich ungewöhnlichen Hit dabei, und zwar einen aus den 70ern. Aha. Das ist die James-Bond-Titelmelodie. Und wenn die läuft, na ja, dann wissen Sie Bescheid. Hey, Baby. Ne? Sofort anrufen. Nicht rühren, nicht schütteln, sondern anrufen. Das Telefon nicht rühren, sondern schütteln und direkt hier bei uns anrufen. Wie kalt ist es denn? Mal eine neue Anmoderation, muss ich zugeben, oder? Das bringt Yvonne jetzt total aus dem Tritt. Es ist also Aalblatt. Yvonne kann gerade nicht. Dann machen wir erst den Verkehr. Nein. Die offizielle RTL. Nein, jetzt ist erst der Verkehr dran. Jetzt bringe ich alles durcheinander. 8:36 104.6 RTL. Der Verkehrsreport mit Durchstelle 1 Service der Minol. Achtung, Autofahrer, es ist sehr glatt auf den Straßen. Bitte lassen Sie, wenn möglich, Ihr Auto stehen und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, besonders die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch wenn die Straßen einen gestreuten Eindruck machen, es gibt immer noch glatte Teilstücke. Auch die Fußgänger müssen aufpassen. Die Bürgersteige sind teilweise noch rutschiger als die Fahrbahn. Hey Baby, friert's? Das hat er doch total schön gesagt. Auch wenn die Straßen einen gestreuten Eindruck machen. Ja, einen verstreuten. Das ist ja auch die Straße nicht mehr da. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur. 3 Grad, den ganzen Tag über bedeckt und regnerisch. Und es ist glatt, auch wenn die Straßen einen gestreuten Eindruck machen. Die Höchsttemperatur heute 5 Grad. Das hast du doch jetzt abgebrochen, oder? 8.38 Uhr, 22 Minuten vor 9. Die Zahl 3. Kosmisches Geheimnis oder einfach nur der Mittelpunkt zwischen 2 und 4. Ja. Viele Menschen erlangten mit der Zahl 3 grenzenlose Berühmtheit, zum Beispiel die 3 Musketiere oder die 3 von der Tankstelle, das Kölner Dreigestirn, die 3 Damen vom Grill. Auch Tick, Trick und Track sind zu dritt. Mhm. Aber ein Geheimnis um die 3 bleibt. Mhm. Ein Geheimnis, das gerade in diesen Tagen wieder oft diskutiert wird, so zum Beispiel am Tag der Heiligen 3 Könige. So fragen wir uns doch heute, warum waren es eigentlich genau 3 heilige Könige, die sich damals aus dem Morgenland aufmachten? Warum nicht 5 oder 2? Hm, gute Frage. Mit der folgenden antiken Szene gibt die Morgencrew die Antwort. Warum waren es 3 heilige Könige? 18 Melchior. Ja. 20. Ja. 2. Ja. 0. Ja. 4. Weg. Und bei dir, Balthasar? Nach einem guten Spiel soll man Papa passen. Granghand, du kommst raus, Balthasar. Los, eine Karte oder ein Sack Möhre. Bei Grang spielt man Esser. Wer keine Lust hat, nicht wahr, der hält die Fresse. Hier, Kaspar, Herz, Ass, jetzt gehen die Bluderhosen runter, mein Kleiner. Und zack, den kann ich blenden. Ah, der ist für Mutter, ihr Söhnchen. Langer Weg, kurze Farbe. So, meine Lieben, das war der Letzte und jetzt wird gezählt. Mit 3 spielt 4, Hand 5, Schneider 6 mal Grau, macht 144 satte Punkte für den Weißen aus dem Morgenland. Und Melchior hat nicht einen Stich gekriegt. Da geht's ihm wie Mama Maria. Uhr 43, 17 Minuten vor 9. Tasman Archer bei der Morgencrew Sleep in Satellite. 8.51 Uhr, 104.6 RTL, jetzt Berlin, Deutschland und Welt. Die öffentlichen Verkehrsmittel, besonders die U-Bahn. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, fahren Sie äußerst vorsichtig. Auch wenn die Straßen einen gestreuten Eindruck machen, gibt es immer noch glatte Teilstücke. Auch die Fußgänger müssen aufpassen, die Bürgersteige sind teilweise noch rutschiger als die Fahrbahnen. Tempelhof, der Kirchheiner Damm, ist in beiden Richtungen gesperrt, ein LKW ist umgestürzt. Und Wilmersdorf, auf dem Rüdesheimer Platz, kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Wiesbadener Straße ist zwischen Rüdesheimer Straße und Arweiler Straße gesperrt. Der Grund: Aufräumarbeiten nach dem großen Dachstuhlbrand. Das war der 104.6 RTL Verkehrsreport, ein Service der Minol. Der Tag hat 24 Stunden, der Service bei vielen Minol-Tankstellen auch. Minol und gute Fahrt. Damit 8.54 Uhr, 54, Berlin, Deutschland, Weltnachrichten, Wetter- und Verkehrsreport wieder um 9.50 Uhr. Sauerstoff für Dirk. Da gibt's nichts zu lachen. Ich finde schon. Ich finde jetzt nichts zu lachen, wenn ich mich mal bei der Uhrzeit vertue. Bei der Uhrzeit vertue. Wer sagt das, Rüdiger Krieg? Übrigens, ich wollte noch eins sagen, ganz wichtig heute Morgen. Es ist glatt draußen. Genau. Und wo wir gerade bei Versprechern sind, eure ganzen Versprecher, will ich mal sagen. Am nächsten Samstag von 6 bis 10, das Beste von der Morgencrew, der Vergangenheit. Meine nicht. Oh Mann, ich habe auch gehört, dass Carsten Klaue gelacht hat. Nein, nie. Carsten Klaue? Hat auch gelacht, das stimmt. Der kommt übrigens ab 9. Deswegen versprechen wir uns nicht. Also ich zumindest nie. Übrigens, eins wollen wir mal sagen. Also es tut uns leid, wenn Sie heute Morgen irgendwie Ihr Auto angedetscht haben oder so. Nicht, dass wir die ganze Zeit im 100 darüber lachen. Das meinte ich eigentlich ernst in diesem Fall, ja. Das Auto finde ich, aber wenn du dir einen Arm oder so, oder deinen Hintern, meiner ist ja dick genug, aber Sag mal, Malak, jetzt hak dich mal ganz vorsichtig. Ja, hak dich mal ein, so, und jetzt führe ich dich aufs Glatteis, du. Soll ich sie mal... Ich kann ja nicht mehr ihren Namen richtig aussprechen. Soll ich sie mal kurz ausmachen? Pass ja, mach sie mal aus. So, und jetzt wünschen wir allen denen, die sich irgendwas getan haben, heute Morgen gute Besserung. Richtig? Ja. Gut. Genau so. Sollen wir Yvonne jetzt wieder anmachen? Wieder anmachen. Hallo, hallo. alles, für heute albern sind. Och, bei uns geht's. Wie sieht's mal hier aus? Kann es sein, dass draußen glatt ist? Ja, draußen ist es glatt. Draußen ist es glatt. Gut. Und Rüdiger, wenn ich dich morgen wieder mit dem Auto abhole, sei so lieb und geh ein bisschen früher los. Ich habe nicht wieder Lust, diese 5 Meter, 10 Minuten zu warten, bis du von der Haustür zu meinem Auto gekommen bist. Ja, Rüdiger, ich werde auf der Straße stehen, aber weh, du fährst mich um, du. Nee, das meine ich. Übrigens, wenn Sie dank der Minusgrade... Hallo. Kann doch gar keiner. Hallo. Wenn Sie dank der Minusgrade der letzten Tage eine richtig schöne Erkältung haben und gerne so richtig elegant schneuzen möchten, hier ist ein Tipp für Insider. Der moderne Mann von heute benutzt keine Papiertaschentücher mehr, nein, sondern gerolltes Leinen. Ja. Was gibt's denn da dran zu lachen? Gerolltes Leinen. Ja. Wer hat da eben die Nase hochgezogen? Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum das hier drin steht, aber es hat hier irgendjemand reingeschrieben. Also. Ich finde das wichtig. Ich meine, das muss man noch wissen, als man von Klaue auf zu lachen. Du bist wieder völlig out. Du benutzt Papiertaschentücher. Der benutzt immer die Klo vom Klo, die Klorolle. Ich habe anschließend beobachtet. Heißt es dann übrigens gerotztes Leinen. Die Crew am Glatteismittwoch waren heute Morgen Alexa Georg Nachrichten, Yvonne Malak, RTL Radar und Satellitenwetter, Dirk Schiller Verkehrsreport. Wie nein? Naja, habe ich gesagt. Ach so. Was? Naja. Daniela Hagemann, Redaktion, Sony Rocket Gag Songs, Felix Konrad, Christian Heseler und Susa Heidmann, Sound und Technik. Diese Soundmannschaft ist immer riesengroß, ne? Merkt ihr das? Also immer zu dritt. Rüdiger Kregler, Produktion. Der ist auch zu dritt. Ja. Zählt für drei. Was haben wir morgen? Oh, ja. Viel Spaß jedenfalls, mit Sicherheit. Eine neue Runde über der Lizenz zum Gewinnen, eine neue Folge aus dem Zimmer 1245, jede Menge neue Kinofilme, einen neuen Tag und Sie hoffentlich als Hörer morgen zwischen 6 und 9 bei einer neuen Ausgabe der Morgencrew mit Offi. Also wenn wir sowas sagen, dann wissen wir eigentlich, dass wir noch gar nicht wissen, was wir morgen haben. Also, wir werden eine Menge Spaß haben. Yvonne, dann mal ran an die Arbeit, ne? Ja. Ich glaube, es wird eine fröhliche Sendung morgen, wenn Yvonne das so durch den Tag zieht. Die wir können ja morgen mal die Sendung ganz spontan machen. Was uns gerade einfällt, machen wir. Also wir fangen mal um 4 Uhr an, das wollte ich schon immer mal machen. Und hören dann schon 9. um 6 auf. Wir fangen um 9 an, wie wäre das? Habt ihr eigentlich einen an der Waffel? Ich glaube schon. Ne? Wir machen jetzt Schluss, damit Carsten pünktlich anfangen kann. Oh, das ist so schön gerade. Nein, ist vorbei. Die Cruiser. Und tschüss. Übrigens, es ist glatt draußen. A single word was true. I showed them all.